Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hi Nico, hier ist Christian. Du, ich habe ein neues Computerspiel, das ist super. Ich spiele schon 2 Stunden lang und das ist immer noch nicht langweilig. Wenn du wieder da bist, ruf mich an oder komm gleich vorbei. Ich muss es dir zeigen. Es macht wirklich Spaß. Bis dann, Servus. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hi Nico, hier ist Christian. Du, ich habe ein neues Computerspiel, das ist super. Ich spiele schon 2 Stunden lang und das ist immer noch nicht langweilig. Wenn du wieder da bist, ruf mich an oder komm gleich vorbei. Ich muss es dir zeigen. Es macht wirklich Spaß. Bis dann, Servus.